ist die Berliner Luft, Luft, Luft. Das ist die Berliner Luft, Luft, Luft. Sie hat den gewissen Duft, Duft, Duft. Ja, nur die Berliner Luft. Berliner Luft, Luft, Luft. Das ist die Berliner Luft, Luft, Luft.